Sonntagmorgen und in der Nähe floss der Don. Mich hat das Rauschen an den Ufern geweckt. Weit trug der Wind den Klang davon. Und auf den Feldern zwischen Ähren versteckt blühte im Mai der erste Mohn. Eine weiße Birke steht da. Bin ich geboren, da kenn ich mich aus. Ja, da bin ich zu Haus. Ich seh noch heut das blonde Mädchen, das sich als Junge heiß verehrt. Als ich mit 17 sie am Heimweg geküsst, hat sie sich bei Mama beschwert. Doch ein Jahr später schon, wie das oft so ist, hat sie sich gar nicht mehr gewehrt. Eine weiße Birke steht vor meinem Haus. Da bin ich geboren. Da kenn